Horizont, ging zu Fuß ich über Felder, in meinem Arm hielt ich das Kind, still der Wind nur singt, über Stoppeln und Stein und ewig stehen Wolken im Purpurnenschein hin bis zum Horizont, von weit aus dem Tal schlägt allein eine Glocke den Abschied zum Tal, und ich sehe die Welt so stolz und so arm, und das Kind atmet friedlich in meinem Arm. Aus keine Angst zu haben, mein kleiner Liebling du, von deinem süßer Kopf an meiner Schulter. Bald gehen wir zurück. Auf meiner Haut und Vögel aus Silber atmet das Kind aus. Mein Herz schlägt wie Rosen, mein Kopf leer und klar. Geschmack von Milch und Honig aus des Kindes Haar. Aus meiner das Kind über das Meer all der Felder.